Das Cinemax in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs war nur der Auftakt. In ein paar Wochen werden zwei weitere Multiplex-Kinos in der Stadt eröffnet. Für die traditionellen Kinos stellt sich die Frage des Überlebens. Schließlich sind viele von ihnen technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand und ihre Ausstattung lässt oft genug zu wünschen übrig. Warum die Zuschauer ins Kino zurückgekehrt sind, warum ihre Ansprüche an Unterhaltung und Erlebnis ständig wachsen, auf diese Fragen ging der Hamburger Medienwissenschaftler und Filmkritiker Knut Hikitier in seinem Vortrag »Kino in der Erlebnisgesellschaft« ein. Knut Hikitier sprach im Rahmen des 4. Internationalen Bremer Symposiums zum Film, das im Januar in Bremen stattfand. Im Studio Bremen hören Sie einen Mitschnitt seines Vortrags. Im Vorraum standen die Besucher herum, Sonntagsstimmung. Die Jungen aus den Vororten hatten sich über die Kinos der Innenstadt ergossen. Sie füllten die Foyers, bildeten die Schlangen zwischen den Kassenhäuschen und dem Gestänge davor. Aufgekratzt schoben sie einander vorwärts, wehrten andere ab, die sich dazwischen drängen wollten, Gestalten, denen die Sonntagsmäntel schnell zu eng wurden. Ein Abenteuer wartete auf sie, ein Rausch von Spannung. Da wollten sie hinein. Als sie in den dunklen Saal traten, saß ein unruhiges Publikum unter dem milchigen, flockigen Streifen, den der Vorführapparat durch das Dunkel zur Leinwand schickte, Reihe 5, und sie zwängten sich hinein, rieben sich an den abgewetzten Rückenlehnen entlang, sie stießen gegen ein paar Knie, stiegen darüber hinweg, ein Gebrabbel und Gesumme quirlte im Raum, angedunkelte Töne, gedämpftes Lachen, Geräusche wie ein allmähliches Aushauchen, langsam sanken sie herab und wurden still. Erst nach dem Vorfilm fügten sie sich wieder zu Wörtern, Sätzen, zu Meinungen zusammen und machten alles klar, letzte Signale jetzt, losgeschickt, bevor der Vorhang zu Beginn der Hauptvorstellung rasselnd und raschelnd auseinanderglitt und das Knistern über die Lautsprecher kam, womit sich der Vorspann ankündigte, die ersten noch stummen Umdrehungen der Spule. So schreibt Jürgen Theobaldi von den nachhaltigen Kinoerlebnissen, die ihn und seine Generation in den 50er Jahren prägten. Er beschreibt nicht das Erlebnis selbst, sondern das Drumherum, das Ambiente, um beim Leser eigene Erinnerungen an Kinoerlebnisse zu evozieren. Dass sich das Kino als Erlebnisort in das Gedächtnis seiner Besucher und über sie in das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft eingeschrieben hat, ist vielfältig belegbar. Das sehnsüchtige Erinnern früher Kinobesuche ist das Erinnern dort gefundener Erlebnisse, die oft allerdings nur mittelbar etwas mit dem Geschehen auf der Leinwand und mehr mit der Nachbarin oder dem Nachbarn an der Seite zu tun hatten. Die Fähigkeit, besondere und zumeist schöne Erinnerungen zu stiften, macht das Kino auf neue Weise interessant für den Kulturbetrieb. Dessen ist es sich durchaus bewusst. Mit dem Versprechen schöner Stunden wirbt die Kinobranche und stellt den hohen emotionalen Erlebniswert als spezifische Eigenschaft des Mediums heraus. Bis heute, so stellt das BAT-Freizeitforschungsinstitut unter Horst W. Opaschowski fest, sei das Kino die Traumwelt par excellence geblieben, die einen höheren Illusionierungscharakter aufweist als Musicals, Theater oder Konzerte. Die Branche preist in einer Werbebroschüre an, diese Erlebnisse durch die besondere Rezeptionssituation zu fördern und zu stimulieren. Wohl kein anderer Werbeträger serviere, so heißt es in Kinowerben, so das Zitat, die Werbebotschaft seinen Empfängern in auch nur annähernd so aufnahmebereiter Situation. Eine Reihe glücklicher Umstände, die hier zusammentreffen, schaffen diese idealen Voraussetzungen. Der abgedunkelte Raum, Bild, Ton, Bewegung, Farbe, der Unterhaltungswert, die Freizeitstimmung, die programmierte Aufnahmebereitschaft, keine Ablenkungen. Alle diese Faktoren führten dazu, so die Marketingbroschüre, dass Werbung im Kino einen wesentlich höheren Erinnerungswert hat als Werbung über andere Medien. Das Kino ist anders ausgedrückt so angelegt, dass es sich per se schon der Aufmerksamkeit seines Publikums sicher sein kann. Darin unterscheidet es sich vom Fernsehen, seinem größten Konkurrenten. Weil das Fernsehen als Medium innerhalb der privaten Lebenswelt jederzeit zugänglich ist und wenig Aufwand an Zuwendung erfordert, ermöglicht es auch jederzeit, sich wieder abzuwenden, wegzuswitchen und auszuschalten. Fernsehen ist mehr und mehr zu einem Medium geworden, das in einigen kulturellen Milieus nur noch als Restzeitmedium genutzt wird. Zwischen Tätigkeiten, die für den Zuschauer von Bedeutung sind, schaut dieser mal eben auf den Fernseher, um seine Langeweile zu vertreiben, um sich kurz zu informieren oder einfach nur, um zu sehen, dass anderswo etwas passiert. Kino dagegen setzt Bereitschaft voraus. Der Zuschauer muss aus dem Haus gehen, muss das Kino aufsuchen, Eintritt bezahlen. Er erwartet dann auch, dass ihm etwas geboten wird. Während der Vorführung sitzt er mit weitgehend ungeteiltem Interesse vor der Leinwand. Die meisten Kinogänger gehen auch nicht allein, sondern mit anderen zusammen und häufig wird hinterher über den Film gesprochen. Dieser Rahmen führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit, die der Zuschauer dem Kinoangebot entgegenbringt. Innerhalb der heute mehr und mehr diskutierten Aufmerksamkeitsökonomie ist eine solche Mediendisposition von unschätzbarem Vorteil. Aufmerksamkeit und Erlebnisstiftung stehen im engen Zusammenhang. Das knappe und nicht mehr vermehrbare Gut der Aufmerksamkeit ist heute gerade von den Medien heftig umkämpft. Wir Zuschauer, Hörer, Leser, Nutzer vergeben es in der Regel nur, wenn uns dafür etwas geboten wird. Die Aufmerksamkeit, verstanden als ein Zustand gesteigerter Aufnahmebereitschaft, ist das Schleusentor zum emotionalen Erlebnis. Seit Beginn der 90er Jahre sprechen wir von der Erlebnisgesellschaft. Der Soziologe Gerhard Schulze hat sie wortreich beschrieben. In das Zentrum unseres Strebens, schreibt er, sei das Projekt des schönen Lebens getreten, das jedoch unterschiedlich, aber immer in Erlebnissen realisiert werde. In der Vielfalt der beständig wachsenden Zahl der Angebote, nicht nur der Medien, sondern des gesamten Konsumgüterbereichs, suchen wir nach den Produkten, die unseren Anforderungen nach dem besonderen, dem wirklich starken Erlebnis am besten entsprechen. Der Erlebniswert hat sich in vielen Bereichen vor den Gebrauchswert von Konsumgütern geschoben. Die Erlebnisorientierung bestimmt die Organisation der Freizeit. Ein expansiver Erlebnismarkt hat sich zudem entwickelt. Freizeitparks, Kommunikationszentren, Erlebnispassagen, Diskotheken haben sich ausgebreitet. Spezielle Berufe der Animateure, Entertainer, Erwachsenenbildner, ja auch der Kulturarbeiter und Freizeitpädagogen sollen uns helfen, die zur Verfügung stehende Zeit sinnvoll und dies heißt vor allem voller Erlebnisse zu gestalten. Das Erlebnis ist zum Wert an sich geworden. Erlebnis hat ja auch etwas mit Leben und damit auch etwas mit Lebensgestaltung und mit Lebensqualität zu tun. Dabei handelt es sich zunächst einmal um etwas, was sich in uns ereignet, was als eine besonders lustvoll betonte Erfahrung in uns entsteht, was aber auch durch etwas stimuliert wird, einen Anlass, ein Ereignis braucht. Und es sind die Vorstellungen, Erinnerungen, die Lust und die emotionale Spannung, die sozusagen zu einem Verdichten, zu einem Erlebnis führen. Aufgrund dieser Struktur lassen sich gerade deshalb Erlebnisse auch besonders durch Medien mit ihren Bildern, Erzählungen und Darstellungen, Klängen und Geräuschen stimulieren, weil sie der Struktur der Vorstellungen und Erinnerungen näher sind als viele außermediale Ereignisse. Zu diesem gesuchten Erlebnis gehört natürlich auch der Hintergrund der gesamten kulturellen Disziplinierung, die unsere Wahrnehmung in den letzten 300 Jahren durchgemacht hat. Denn das Erlebnis soll ja begrenzt bleiben. Es soll unterhaltsam sein. Es soll zu einer bestimmten, von uns gewünschten Zeit erfolgen. Soll uns nicht etwa unerwartet treffen wie ein Wasserrohrbruch oder ein Autounfall, sondern bitte dann, wenn wir in der richtigen Stimmung sind. Es soll natürlich ohne direkte Folgen für unseren sonstigen Alltag bleiben, uns aber dennoch in Erregung versetzen. Und es soll auch zu einem von uns gewünschten Zeitpunkt beendet sein. Eine solche Steuerung unserer Empfindungen, dass wir auf dem Punkt genau durch bestimmte mediale Produkte in Erregung versetzt werden können, unsere Emotionen hochfahren und am Ende des Kinobesuchs auch wieder herunterfahren können, ist Ergebnis eines langen Zivilisierungsprozesses, an deren Anfang die bürgerliche Kultur der Empfindsamkeit steht. Dass wir es geschafft haben, unsere Affekte weitgehend durch Emotionen zu ersetzen, die wir durch medialen Konsum, sei es von Theateraufführungen oder Romanlektüre wie in der Zeit um 1800 oder durch das Betrachten von Spielfilmen, Fernsehserien oder das Spielen von Computerspielen heute steuern können, ist schon eine bemerkenswerte kulturelle Leistung. Die Lektüre des Werther versetzte das damalige Lesepublikum so sehr in Erregung, dass nicht nur von einem allgemeinen Werther-Fieber die Rede war, sondern eine Reihe von Lesern dem Helden dieses Briefromans nacheiferte und den Freitod wählte. Dies erscheint heute als Überspitzung und Überhitzung eines solchen durch die Romanlektüre stimulierten Erregung, letztlich als eine noch nicht gelungene Steuerung unseres Gefühlslebens durch den Gebrauch eines Mediums. Wir sehen dies vom Standpunkt derer, die ihre Erregbarkeit glauben, besser in den Griff bekommen zu haben, sodass wir uns nicht mehr durch einen Roman und auch nicht durch einen Kinobesuch derart außer uns bringen lassen, dass wir unsere eigene Existenz vernichten. Aber immer bleibt die Angst, es könne sich wieder ereignen. Kinobesucher könnten nach dem Konsum eines Horrorfilms einfach zur Pistole, zum Beil oder zur Kettensäge greifen und jemanden umbringen. Schlagzeilen mit solchen Themen stehen für die Angst, dass unser Gefühlsleben außer Kontrolle geraten kann. So bleibt also ein fortdauerndes Problem, diese emotionale Selbststimulierung durch mediale Produkte. Besser noch als Romane illusionieren die durch die Zeit determinierten Medien. In der Goethezeit war es das Theater, dass sich das Publikum innerhalb eines festgefügten zeitlichen Rahmens emotionalen Stimulationen aussetzte, wurde noch dadurch gesteigert, dass es auf der Bühne reale Menschen etwas erleben sah, dass man mit ihnen mitfühlen konnte und dass große dramatische Verstrickungen in ein Schicksal in kürzester Zeit auf den Punkt gebracht wurden. In dieser Beschleunigung von Vorgängen, die im realen Leben selten dieser direkten kausalen Verknüpfung und zeitlichen Dichte erlebbar sind, lag die Besonderheit der theatralen Erlebnisse und Darbietungen. Sie rührten, unter dem Anschein größter Natürlichkeit vorgetragen, das Publikum so sehr an, dass ihm die Tränen kamen und es erschüttert war. Evokation von Emotionen im Publikum durch zur Schaustellung von Emotionen vor dem Publikum war und ist eine der erfolgreichsten Formen der Steuerung der Emotionalität der Menschen. Damit scheint ein so rätselhafter Bereich wie unsere Psyche doch ein Stück weit regulierbar geworden zu sein. Sind wir selbst in der Steuerung unseres Verhaltens, wenn auch noch nicht vollständig, funktionaler geworden und können uns den gesellschaftlichen Anforderungen besser anpassen, die doch zu einem großen Teil die Disziplinierung unserer Emotionen voraussetzen. Denn darum ging es ja schon damals. Die mediale Stimulation von Erregungen im Theater, sei es in den großen bürgerlichen Stücken wie Emilia Galotti oder Kabale und Liebe, zielte ja nicht auf die Emotionalisierung einer an sich emotionsarmen Gesellschaft, sondern darauf, diese Emotionen beherrschbar zu machen. Denn vor allem dies war für die sich mit dem Bürgertum durchsetzende neue kapitalistische Produktion mit ihren veränderten Arbeitsanforderungen vonnöten. Kanalisierung von Emotionen bedeutete, sie regulierbar zu machen, sie an einen zeitlichen Rahmen und vor allem mit dem Konsum medialer Angebote zu verbinden. Nach der Theateraufführung konnte das Publikum dann nach Hause eilen, noch ganz gerührt von der emotionalen Hingabe der Protagonisten, aber dann doch auch erleichtert, gereinigt von den eigenen drängenden emotionalen Problemen und Konflikten, konnte sich wieder in die Zeitdisziplin der Arbeitsprozesse in den Manufakturen oder den Handelsbüros und Schreibstuben einfügen. Diese Veränderung der Subjekte in ihren von Herkunft her spontanen, unberechenbaren Verhaltensweisen, sie funktionaler einzupassen in die Arbeits- und Verwertungsprozesse der großen gesellschaftlichen Apparaturen, ist ja das große gesellschaftliche Projekt, an dem die Menschen seit Hunderten von Jahren arbeiten. Die Optimierung der Erlebnissteuerung, also die Stimulation und Sedation von Emotionen, bildet also ein Moment in der gesellschaftlichen Entwicklung der Disziplinierung von Wahrnehmung und Verhaltensweisen. Die Erlebnisorientierung unserer gegenwärtigen Kultur gewinnt also ihre Bedeutung vor allem im Rahmen von gesellschaftlichen Veränderungen, die, so sieht es die Soziologie, unter dem Begriff der Modernisierung als einer zweckrationalen Umbildung der Handlungsstrukturen gefasst werden können. Damit wird das Erleben selbst einer Veränderung unterworfen. Modernisierung des Erlebens meint, dass wir die Zweckorientierung nach innen richten und danach die Wahl unserer Mittel ausrichten, mit denen wir Erlebnisse suchen. Die produktbezogenen Erlebnisse, eng verknüpft mit einer gewaltigen, alle Bereiche des Lebens heute umfassenden Ästhetisierung des Alltags, sind dabei immer mehr in den Vordergrund gerückt, weil sie sich am leichtesten in ihrer Erlebnisqualität abschätzen, planen und einsetzen lassen. In diesem Prozess entsteht der Schein, man habe es selbst in der Hand, wie man seine Erlebnisse suche, welche Dinge man dafür auswähle, auch wenn man als Erlebnisnachfrager auf einem Markt damit überhaupt erst die Voraussetzungen schafft für eine ständig neu produzierende Industrie. Deren kleinster Teil allerdings davon ist die Medienindustrie. 1,5% unserer Bruttowertschöpfung der Gesamtwirtschaft der Bundesrepublik wird heute durch die Medienindustrie erbracht. 0,1% von der Filmwirtschaft, einschließlich des Videomarktes. Gleichwohl dienen diese Medienangebote als Katalysatoren weiter Bereiche der Konsumwirtschaft. Die medialen Erlebnisanbieter richten sich jedoch nur bedingt nach der Entscheidungslogik der Nachfrager. Sie sind zwangsläufig auf ihre eigenen Unternehmensziele ausgerichtet und wollen sich auf dem Erlebnismarkt gegen eine wachsende Konkurrenz nicht nur behaupten, sondern auch ihren Marktanteil ausbauen. Dies bedeutet, dass das Kino nicht nur in Konkurrenz mit anderen audiovisuellen Medien, also dem Fernsehen und dem Videomarkt tritt, sondern auch mit anderen Medien wie dem Buch, der Zeitschrift, der Zeitung, dem Radio und das Netzmedium, sowie mit anderen Erlebnisse versprechenden Produkten und Dienstleistungen. Dabei ist es für den Anbieter ohne Belang, ob ein Angebot wirklich zu einem individuellen Erlebnis seiner Käufer und Nutzer führt. Sie sind nur am Zustandekommen des Kaufaktes oder bei den Funkmedien am Erreichen einer entsprechenden Einschaltquote interessiert. Die hier benötigte Publikumswirksamkeit wird auch durch die Ausstattung eines Angebots mit entsprechenden, auf dem Erlebnismarkt hochgehandelten Eigenschaften erreicht. Eine überraschende, unerwartete Form der sinnlichen Überwältigung verspricht eine hohe Eindrucksqualität und diese wiederum führt häufig zu einem starken Erlebnis. Wenn der Nutzer eines Angebots trotzdem am Ende dann feststellt, sein Erlebnis habe nicht stattgefunden, ist das eigentliche Interesse der Anbieter, den Gegenwert dafür erhalten zu haben, bereits erfüllt. Und der Nutzer führt seine Enttäuschung oft nicht auf die Struktur und Produktionsweise dieser Erlebnisindustrie zurück, sondern auf eine eigene Unfähigkeit und Indisponiertheit, gebotene Ereignisse angemessen in subjektive Erlebnisse umwandeln zu können. Innerhalb dieser Erlebniswelt kommt dem Kino nun eine besondere Bedeutung zu, weil es seit langer Zeit das Medium ist, das per se für das Versprechen von Erlebnissen steht. Als Traumfabrik hatte es ja schon Ilja Ehrenburg bezeichnet und die Zahl der Kritiker, die den ablenkenden, illusionenbildenden Charakter dieses Mediums immer wieder negativ herausgestrichen haben, ist Legion. Denn anders als die anderen audiovisuellen Medien, wie zum Beispiel das Fernsehen, ist das Kino seit einigen Jahrzehnten kaum beeinträchtigt durch andere, aktuelle, informationsvermittelnde Aufgaben. Es muss sich nicht mit diversen Funktionen zwischen Bildungsauftrag und Ratgeberdienst herumplagen, sondern kann sich auf das eine, nun positiv gewendete Versprechen der Erzeugung eigenständiger Fantasiewelten in einer überwältigenden visuellen und auditiven Sinnlichkeit konzentrieren. Das Kino kann, wenn es erst einmal den Einzelnen in seine Räume gelockt und ihn zum Zuschauer gemacht hat, darauf setzen, dass sich sein Publikum jetzt ganz ungeniert zu einem Erlebnis verleiten und überwältigen lassen will. Dabei erschien ja lange Zeit gerade dieser Umstand, dass das Publikum sich zum Produkt begeben musste, als Nachteil gegenüber verwandten Medien, wie das Fernsehen, dass die Produkte, wenn auch in verkleinerter Form, dem Publikum ins Haus bringt, ihm damit geradezu nachläuft. Denn trotz aller Kritik an der Kleinheit des Bildschirms, die angeblich zur Verbiederung, so Günther Anders, oder zur Verzwergung, so Theodor W. Adorno führe, findet ja ein überaus breites Publikum nichts daran auszusetzen, dass es sich Spielfilme, die es bislang im Kino gesehen hat, jetzt zu Hause auf einem im Vergleich mit dem Kino geradezu winzigen Bildschirm ansieht. So wie sich das Fernsehen ausbreitete, ging die Zahl der Besucher in den Kinos zurück. Ganz ungeachtet der Tatsache, dass der Gebrauch des Fernsehens ungleich viel mehr Lebenszeit belegte, als sie das Kino je für sich vereinnahmen konnte. Wenn Sie heute nur einmal die durchschnittliche tägliche Fernsehsehdauer von 3 Stunden und 15 Minuten aller Fernsehzuschauer auf eine der jährlich ausgewiesenen Kinobesucherzahlen vergleichbarer Zahl umrechnen, zeigt das Verhältnis der aufgewendeten Zeit für das Kino und für das Fernsehen eine Relation von 1 zu 350. Also eine Stunde im Kino entspricht 350 Stunden Fernsehen, die wir sehen. Ganz grob gerechnet natürlich und sehr zugunsten des Kinos abgerundet. Das Kino liegt also hoffnungslos zurück. Und dass seit 2-3 Jahren wieder mehr Zuschauer in die deutschen Kinos kommen, ist gegenüber der Lebenszeit, die wir alle für das Fernsehen aufwenden, nicht der Rede wert. Gleichwohl hat aber die Betrachtung eines Films im Kino offenbar doch eine andere Qualität im Fernsehen, die eben dazu führt, dass wir dort offenbar anders sehen, die Bilder und die Geschichten auch eine andere Wirkung entfalten. Und es ist gerade diese im Vergleich zum Fernsehen doch zu konstatierende Seltenheit, die uns ins Kino treibt, die auch das Erlebnis überhaupt erst zustande bringt. Denn wenn wir jeden Tag im Kino wären, wären das vielleicht auch keine Erlebnisse mehr. Der Betrachter von Kinofilmen im Fernsehen ist vor allem an dem interessiert, was ihm das Fernsehen vom Kinospielfilm übermittelt. Und dies ist in der Regel nicht der ganze Film. Es ist vor allem die Narration, die Geschichte mit ihrem Handlungsdruck, ihre Figurenkonstellation, die Lösung eines aufgebauten Konflikts. Innerhalb des Gesamtangebots der Erzählmaschine Fernsehen liefert der Kinospielfilm Geschichten zu, die an den vom Fernsehen selbst produzierten Narrationen im Fernsehspiel, der Serie und anderen fiktionalen Formen gemessen kaum narrative Abweichungen in den Erzählformen anbietet. Das liegt aber nicht daran, dass sich der Kinospielfilm den Fernsehformen angepasst hat. Im Gegenteil, die fernseheigenen Formen der Fiktion haben sich vor allem seit dem Ende der 70er Jahre den Dramaturgien und Erzählweisen des Mainstream-Kinos angepasst und alle experimentellen Erprobungen abweichender Erzählformen in den 80er Jahren weitgehend zurückgenommen. Das Mainstream-Kino im Fernsehen hat das Versprechen auf große, erlebnisintensive Unterhaltung zum Maßstab der Fernsehfiktion gemacht, sodass sich inzwischen selbst die Serien in der Dramaturgie ihrer Folgen am Standard dieser Mainstream-Dramaturgie amerikanischer Provenienz, wenn auch in vereinfachter Form, orientieren. Die Filmisierung des Fernsehens, ein langfristiger Prozess in der Bundesrepublik der 50er Jahre einsetzend und bis in die 90er Jahre anhaltend, etabliert langfristig die filmischen Wahrnehmungsstandards bei den Zuschauern, sodass diese beim filmischen Erzählen weitgehend nur noch das gutieren, was dem amerikanischen Unterhaltungskino entspricht. Dass sich zum Beispiel selbst in einer so traditionsreichen Form des europäischen Erzählens wie im Fernsehspiel die amerikanisch geprägten Regeln des TV-Movies so umstandslos innerhalb weniger Jahre durchsetzen konnten, ist schon erstaunlich. Da wird dann eine Filmproduktion wie die ARD-Verfilmung von Strittmatters Der Laden zum Ereignis, weil man sich hier seit langem wieder einmal auf einen Rest dieser europäischen Art des Erzählens besann und heute scheinbar altmodisch erscheinende Merkmale wie Langsamkeit, Ausführlichkeit, schauspielerische Detailgestaltung bei den Zuschauern in Erinnerung rief. Doch solche Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Der Kinospielfilm im Fernsehen hat die Standards der fiktionalen Narration im Fernsehen geprägt und prägt sie weiterhin. Wenn Sie nur einmal daran denken, dass das Fernsehen in der Bundesrepublik auf allen seinen Kanälen im Jahre 1997 insgesamt 10.451 Spielfilme auf insgesamt 16.972 Sendeplätzen sendete, dann sehen Sie, dass der Kinospielfilm im Fernsehen einen hohen Anteil an der Funktion dieses Mediums als Dauererzählinstanz gewonnen hat. Doch es wird angesichts solcher Zahlen auch deutlich, dass eine derartige Erzählmaschine, die auf ihren vielen Kanälen permanent Fiktion anbietet, nur noch selten dazu fähig ist, den einzelnen Film zu einem besonderen Ereignis zu machen. Im unaufhörlichen Programmfluss werden die einzelnen Erzählungen nur allzu leicht zu einem alles überlagernden Hintergrundgebrabbel, das gerade durch seine weitgehende Standardisierung seiner Form nur noch Stichwörter liefert und die Zuschauer wissen bereits, wie es weitergeht, weil sie dieses oder ein anderes in ähnlicher Form schon vielfach gesehen und gehört haben. Das Fernsehen stellt eine Art Grundversorgung an fiktionaler Erzählung dar und der Kinospielfilm wird im Fernsehen mit einbezogen, erscheint als Teil des Fernsehens, weil er sich in die Formate dieses Mediums eingepasst hat. Ich habe dies so ausführlich dargestellt, weil man die Gesamtsituation sehen muss, um die Rückkehr des Kinos in seiner Bedeutung zu verstehen. Denn vor dem Hintergrund dieser audiovisuellen, fiktionalen Grundversorgung, die immer und jederzeit zu haben ist, erscheint das Kino nicht mehr als eine überlebte Form, die einen reichlich unbequemen Aufwand in der Zuwendung durch die Zuschauer erfordert, sondern als etwas Besonderes, was sich deutlich als eine Art Zusatzangebot zu dieser Grundversorgung abhebt. Dazu hat es sich wieder auf das besonnen, was es vom Fernsehen vor allem unterscheidet. Die sinnliche Attraktion der übergroßen Bilder, die uns zu überwältigen scheinen, die mitreißende Dynamik schneller Bewegungen auf diesen großen Flächen, natürlich auch die Opulenz der vorgeführten filmischen Räume, die Präsenz der tiefen und leuchtenden Farben, der sonore Raumklang, der uns als Zuschauer ganz einhüllt und in der Regel nicht gestört wird durch einen Familienkrach oder andere häuslichen Geräusche, an denen jede Liebeserklärung von Leonardo DiCaprio oder einer Kate Winslet zuschanden gehen muss. Es ist ja unverkennbar, dass vor allem aus Amerika kommende Unterhaltungsfilme gegenüber der Narration ihre optischen Schauwerte ausgebaut haben und dass die im Kinospielfilm immer vorhandenen präsentativen Elemente an Bedeutung gewonnen haben. Zusätzliche Reizaufladungen, aufwendige visuelle Erzählungen, Inszenierungen, Special Effects, ein spektakelhafter Grundgestus, all das ist heute fast ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger geworden als die Handlungsführung und die Erzählstrategie. Der neuere Kinofilm will eben gerade nicht mehr vorrangig durch seine Narration den Zuschauer für sich gewinnen, sondern durch die Präsentation des noch nie Gesehenen, des Überraschenden und Faszinierenden. Das Präsentative tritt in den Vordergrund und damit etwas durchaus Kinospezifisches, das seit Beginn des Films dessen Entwicklung mitgeprägt hat. Das Zeigen, Darstellen, Ausstellen von einem Ereignis hat es in den Anfängen des Films gegeben und mit der Durchsetzung des Langfilms ist dieses Schauelement in die narrative Struktur des Spielfilms integriert worden. Jeder Musik-, jeder Revuefilm kennt diese doppelte Dramaturgie, dass die auf ein Finale drängende Narration ausgesetzt wird und der Film sich ganz der Präsentation, einem Tanz, einer Musikdarbietung oder einem optischen Feuerwerk an sinnlicher Präsenz hingibt. Diese Schauelemente werden ausgebaut. Und das hat sich ja bis heute gehalten. Wie wichtig ist denn die doch an sich eher dürftige Geschichte der beiden Liebenden in Titanic gegenüber der sinnlichen Opulenz, die hier entfaltet wird und die sich noch in dem nicht enden wollenden Untergang des Schiffes manifestiert. Wir wissen doch schon längst, dass Jack sich für die angebetete Rose opfern wird, aber wir Zuschauer wollen es bis zum bitteren Ende und in jedem Detail auch sehen. Dadurch wird das Kino wieder zu einem Ort eines Ereignisses, wird zum Ort unserer Erlebnisse. Zur Steigerung dieser visuellen Reize trägt vor allem die Digitalisierung der Kinofilmproduktion bei, die die Erzeugung neuer Bildwelten erleichtert. Dabei geht es nicht in erster Linie um die Erzeugung einer neuen, dem Computerdesign angenäherten Ästhetik. Im Gegenteil, die digitale Bilderzeugung stellt sich als ein neues Mittel der Illusionssteigerung dar. Jetzt können Bewegungsbilder von Sauriern erstellt werden, die so täuschend echt aussehen, dass wir beim Auftritt der Raptoren in Spielbergs Jurassic Park uns entsetzt davon machen, obwohl wir doch gar nicht wissen können, wie diese Wesen wirklich ausgesehen haben. Zwar hat sich die Digitalisierung des Kinofilms schon 1982 von Francis Coppola prognostiziert mehr Zeit gelassen, sie schreitet aber inzwischen rasch voran. Die zunächst nur für oft wenige Minuten Film benötigten riesigen Rechnerkapazitäten wurden ausgebaut. Die Techniken sind inzwischen weit genug entwickelt, sodass jetzt nach einer Verwertung dieser neuen Produktionsverfahren gesucht wird und deshalb immer mehr der neuen Filme einer digitalen Postproduktion unterworfen werden. Die Computerinvestitionen müssen sich ja letztlich rentieren und die Digitalstudios müssen entsprechend ausgelastet werden. Digitalisierung des Kinos also als Mittel zur Steigerung und Erweiterung der Erlebnisqualität zielt auf eine Fantasieproduktion und vor allem auf bestimmte Genres wie Science Fiction und Fantasy, die sich die Erzeugung von Schein- und Parallelwelten auf ihre Fahnen geschrieben haben. Der Einsatz der Digitalität ist jedoch in anderen Genres, in denen es eher auf eine realitätsnahe Darstellung von Welt ankommt, begrenzt. Hier wird die Bedeutung der Postproduktion bislang vor allem darin gesehen, dass sie in der Nachbearbeitung analoger Bilder Korrekturen erlaubt und damit die Kosten für die Filmproduktion senkt, weil sonst übliche Umbauten am Set entfallen. Aber auch unabhängig davon ist schon jetzt erkennbar, dass der Einsatz digitaler Bildproduktion zur Steigerung der Ereignishaftigkeit des Kinos begrenzt ist. Denn jede neue Bilderfindung lässt die bisherigen als veraltet und gewöhnlich erscheinen. Deshalb müssen die Bilderfindungen immer weiter gesteigert werden. Dieses Phänomen der ständigen Überbietung an Attraktionen einerseits und des Gewöhnens an die Bildsensationen andererseits gilt generell für die audiovisuelle Unterhaltungsproduktion. Das Besondere des Kinoereignisses wird vor allem im Erleben von Grenzsituationen des Menschen gesehen, die immer weiter ins Irreale hinausgeschoben werden. Schon jetzt sind die Gewaltdarstellungen in üblichen Action- und Kriminalfilmen derart übersteigert, dass sie mit realen Erfahrungen der Zuschauer kaum noch in Beziehung zu setzen sind. Dennoch werden sie immer weiter ausgebaut, weil sie auch vom Zuschauer weniger auf die eigene Erfahrungswelt als auf das Wissen um die bereits in anderen Filmen erreichten Standards an filmischer Gewalt bezogen werden. Diese Selbstreferenz ist jedoch keineswegs nur eine filmimmanente Entwicklung. Sie gilt für die Erlebnisindustrie insgesamt. In der Vermittlung von Grenzerfahrungen differenziert sich der Film gegenwärtig aus. Neben den Gewaltdarstellungen, neben den Science-Fiction-Hypertrophien stehen auch so wenig digital produzierte Filme wie die von Michael Haneke, Lars von Trier oder gerade jetzt, wie Sie es im Fest beobachten können, wo es auch wieder um Grenzerfahrungen geht. Es sind dann natürlich auch die menschlichen Grenzerfahrungen, die auf eigene Körpererfahrungen sich beziehen und die auf eine induzierte Körpererfahrung beim Zuschauer hinauslaufen. Das ist ja wiederum das Besondere des Kinoerlebnisses, dass der Zuschauer über den Weg der projizierten übergroßen Bilder von anderen Menschen es als ein induziertes körperliches Erlebnis wahrnehmen kann. In dieser Weise funktionieren die rasanten Kamerafahrten durch unterschiedliche Welten, die achterbahnähnlichen Flüge durch tiefe Räume und in weite Galaxien, bei denen wir das Gefühl haben, wir müssten uns an die Kinosessel klammern, um nicht sogleich vornüber hinabzustürzen. Das Kino, das mit seinen großen Bildproduktionen unser gesamtes Blickfeld ausfüllen kann und dessen Raumklang auch die Musik physisch erfahrbar werden lässt, vermag diese Körperlichkeit zu suggerieren, die dem audiovisuellen Bild eine neue Erlebnisdimension verschafft. Diese ästhetische Aufrüstung des Kinospielfilms konnte langfristig nur dann zu einem Erlebnis bei den Zuschauern führen, wenn die technischen Bedingungen der Rezeption verbessert wurden. Die Steigerung der visuellen und akustischen Opulenz musste auch durch die Projektion und Beschallung im Kino vermittelt werden können. Die technische Aufrüstung des Kinos war deshalb zwangsläufig die Folge für die Präsentation derartiger Filme. Diese Hightech-Produkte der Medienindustrie konnten auf Dauer nicht an Abspielorten gezeigt werden, die in vielen Fällen auf dem Stand der 60er und 70er Jahre stehen geblieben waren. Die notwendige Nachrüstung der Kinotheater war auch nicht mehr in den Filmzentren zu erreichen, die durch die Verschachtelung größerer Kinos in den 70er Jahren entstanden waren. Es mussten umgekehrt wieder große Projektionsflächen erzeugt werden. Erlebnisort Kino war deshalb vor allem das Stichwort für den Bau der Multiplex-Kinos, die in der Bundesrepublik ab 1990 einsetzt. Es handelt sich also um eine längst fällige Anpassung der Kinos an die in der Medienindustrie längst üblichen industriellen Standards. In den Multiplex-Kinos werden andere erlebnisorientierte Elemente der Konsumkultur integriert, wie sie im Bereich der Einkaufspassagen und Freizeitparks sich längst bewährt haben. Nicht nur wurde in den Kinosälen durch eine komfortable Ausstattung, größere Bequemlichkeit und gute Sicht beste Projektion und Klangerzeugung geboten, die Zahl der Leinwände wurde auch erhöht, sodass der Zuschauer über eine größere Auswahlmöglichkeit verfügt. Über 19 Leinwände gibt es beispielsweise im Cinemax am Potsdamer Platz in Berlin, das derzeit als größtes Multiplex-Kino in Deutschland gehandelt wird. Hinzu kamen aber auch noch Bars, Bistros, Gelegenheiten zum Shopping und andere Serviceeinrichtungen, sodass die Verweildauer der Besucher erhöht wird und diese den Besuch als ein besonderes Erlebnis in Erinnerung behalten sollen. Es liegt auf der Hand, dass sich mit dem Bau der Multiplex-Kinos auch die Marktstruktur im Bereich der Kinotheater verändert. Eine beschleunigte Konzentration findet in diesem Bereich der Filmwirtschaft statt. Zu den führenden Kinotheaterunternehmen gehören 1998 neben der UFA, also Riech, mit 421 Leinwänden, Cinemax Flebbe mit 199 und Kieft & Kieft mit 173 Abspielräumen, wobei diese Unternehmen neben den Multiplex-Kinos auch traditionelle Filmtheater betreiben. Vor allem diese Kinoketten bauen in wachsendem Umfang den Bereich der Multiplexe aus. Wie groß die gegenwärtige Veränderung im Kinobereich ist, wird auch daran deutlich, dass die Unternehmen bei einem Gesamtumsatz von ca. 1,5 Milliarden D-Mark im Jahre 97 ca. 800 Millionen in die Kinos investiert haben. Also mehr als die Hälfte des Umsatzes. Bis 1997 wurden 52 Multiplex-Kinos in Deutschland gebaut, bis Mitte 1998 wurden weitere 9 eröffnet, ein Ende ist nicht in Sicht, weitere Multiplexe sind in Bau und in der Planung. Von den 143 Millionen Kinobesuchern 1997 gingen bereits 32 Millionen in die Multiplex-Kinos, also 22,5% der Besucher. Die Tendenz ist steigend. Die Kinos, die als Familienbetrieb geführt werden, können die Investitionskosten für einen entsprechenden Umbau in der Regel gar nicht erbringen und werden deshalb von der Konkurrenz aus dem Markt gedrängt. Allein im ersten Halbjahr 1998 haben 148 Kinos ihre Pforten geschlossen. Es kann dabei nicht übersehen werden, dass eine zuvor eher differenzierte Kinotheaterlandschaft sich nun nivelliert und vereinheitlicht. Denn es leiden ja nicht nur die Kinos im Familienbesitz darunter, sondern auch die Programmkinos, die sich immer auch um die Präsentation von anspruchsvollen Filmen und eher selten gezeigten Raritäten bemüht haben. Sie sind ebenfalls von dieser Expansion der neuen Erlebniszentren bedroht, auch wenn dies zum Beispiel die Filmförderungsanstalt in ihrer jüngsten Untersuchung noch nicht als allgemeinen Trend zu quantifizieren vermag. Das Kinopublikum sucht im Kino vor allem die großen emotionalen Erlebnisse. Damit diese Erlebnisse sich besonders intensiv gestalten, hat das Kino also auf vielen Ebenen in den letzten Jahren und Jahrzehnten seine Präsentationstechnik verbessert. Die Projektion der Bilder wurde perfekter und vor allem die Akustik wurde mit neuen Soundsystemen THX, Dolby Stereo Digital und DTS intensiviert, sodass die Zuschauer von einem Klangraum umgeben werden, der sie den Sound auch körperlich spürbar macht. Eine Steigerung stellen die IMAX-Kinos dar, die auf den Schauwert der Filme setzen, in 70 mm gedrehte Filme auf 600 Quadratmeter große Leinwände bei nur ca. 400 Sitzplätzen zeigen und zumeist in Freizeitparks installiert sind. Bei der Größe der Leinwände soll der Zuschauer nicht mehr alles auf einen Blick mitbekommen, sondern den Eindruck gewinnen, sich in dieser dargestellten Welt selbst zu bewegen. Hydraulisch bewegte Sitze vollziehen Bewegungen auf der Leinwand, zum Beispiel bei Autorennen, synchron mit. Das Publikum in diesen auch Futuroskop genannten Kinos bestaunt die Effekte und die Leistungen der Apparaturen, prüft die Abbildungsgenauigkeit, weiß aber auch um die Differenz zwischen den audiovisuellen Welten und der realen Wirklichkeit. Einerseits kann das IMAX also als eine weitere Station im Ausbau der präsentativen, spektakelhaften Elemente im Film angesehen werden. Andererseits ist diese Illusionierungstechnik in ihrem Einsatz auch auf bestimmte Themenbereiche beschränkt. Gerade die Reduktion der narrativen Elemente des Films in diesen IMAX-Theatern schließt die Ausweitung dieser Form der filmischen Erlebnisgestaltung, wie sie den traditionellen Spielfilm mit seinem Durchlauf durch die Verwertungskette Kino, Videomarkt und Fernsehen kennzeichnet, gegenwärtig noch aus. Damit ist aber auch seine Marktdurchsetzung begrenzt. Für die Medienindustrie sind Produkte viel interessanter, die sich durch alle Stationen der medialen Verwertungskette ziehen lassen, an die sich auch noch die Merchandising-Abteilung mit einer Drittverwertung der Motive auf T-Shirts, Kopfkissen, Bierkrügen und anderem anschließen. Denn es darf ja nicht vergessen werden, dass der Abspielort Kino für die Filmproduzenten nur noch eine Verwertungsstation darstellt und in der Regel ist es ökonomisch gesehen in Deutschland nicht die wichtigste. Selbst der Umsatz der Videoanbieter liegt ökonomisch über dem der Kinotheater, auch wenn der Umsatz der Kinos gegenwärtig stärker steigt als der der Videobranche. Das Kino ist für die Verwertungskette vor allem deshalb wichtig, weil der Film hier die nötige Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit, also vor allem durch die Filmkritik, erfährt und damit einem breiten Publikum bekannt gemacht wird, wovon dann die anderen Verwertungsstationen profitieren. Und im Rahmen des Ausbaus und der Vernetzung der Erlebnisindustrie spielt das Kino, gerade weil es der Ort der Ausformulierung der Fantasien und das bunteste und vielgestaltigste Material zur Stiftung von Erlebnissen im Kopf der Zuschauer liefert, eine zentrale Rolle. Es wird zum Trendsetter dafür, womit auch die anderen Erlebnisräume in den Passagen, Freizeitparks und Produktwelten der Konsumindustrie erfolgreich sein können. Kommen wir am Schluss noch einmal auf die Zuschauer als diejenigen zu sprechen, die als sogenannte Erlebnisnachfrager im Mittelpunkt aller Reflexionen des Erlebnisortes Kino stehen müssten. Im Gegensatz zu den Fernsehzuschauern ist über die Kinobesucher relativ wenig bekannt. Es sind hauptsächlich, so haben Erhebungen seit Mitte der 70er Jahre immer wieder ergeben, die 14- bis 29-Jährigen, die heute ins Kino gehen. Die Älteren gehen mit zunehmendem Alter immer weniger dorthin und begnügen sich mit den Kinofilmen im Fernsehen. Für einen Großteil der 14- bis 29-Jährigen, so wird seit Mitte der 70er Jahre ohne viel Veränderung immer wieder festgestellt, gehört der Kinobesuch zu den Freizeitaktivitäten, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit ausgeübt werden. Für diese Kinobesucher sind die sozialen Funktionen des Kinos von großer Bedeutung. Ausgehen, mit Gleichaltrigen zusammen sein, also gemeinsam außerhalb der Familie etwas unternehmen. Die Präferenz für alle Arten von Actionfilmen, gerade in dieser Zielgruppe, also die Vorliebe für Spannung, für das Nicht-Alltägliche, vielleicht das Erleben einer Gegenwelt zum Alltag mit Beruf und Schule, ist die vom Filmgenre her passende Ergänzung dieses Verhaltensmusters. Das Kino in Deutschland hat in den letzten Jahren neue Besuchergruppen gewonnen, die zumindest ein- bis zweimal im Jahr ins Kino gehen. Und die sind insbesondere in der Gruppe der Rentner und Hausfrauen zu finden. Zugenommen hat auch die Gruppe der sogenannten Intensivkinogänger. Dazu zählen alle, die mehr als 10-mal im Jahr ins Kino gehen. Doch sind die Abweichungen und Veränderungen noch so gering, dass es noch ungewiss ist, ob daraus wirklich eine neue Publikumsstruktur dauerhaft entsteht. Die Kinoindustrie aber hat daraus einen notwendig zu verstärkenden Trend gemacht. Das Branchenblatt Filmecho konstatiert im April 1998, da sich angesichts des Trends zur Single-Gesellschaft Nachwuchsprobleme abzeichnen, muss die Kinobranche die Mit-30er bis Mit-50er wieder zurückgewinnen, wenn sie eine Zukunft haben will. Das Kino braucht also eine 30-plus-Offensive. Doch solche Forderungen sind nicht neu. Schon Mitte der 80er Jahre forderte eine Studie mit dem Titel »Das Kino und sein Publikum« von der Filmförderungsanstalt: Halten Sie jeden über 30. Auch über das, was die Kinobesucher sehen wollen, bestehen relativ feste Vorstellungen. Die Kinogänger wollen speziell harte, actionreiche Filme sehen, Abenteuerfilm, Action- und Agentenfilm, Science-Fiction, Krimi, Western und Trickfilm sind ihre Lieblingsgenres, heißt es in einer empirischen Umfrage. Damit stellt sich ein überraschendes Phänomen dar. Während bei den anderen audiovisuellen Medien, insbesondere beim Fernsehen, in den letzten Jahrzehnten eine starke Differenzierung der Rezeptionsformen zu beobachten war, findet im Fernsehen gegenwärtig eher eine Entdifferenzierung statt. Zumindest hält sich die Differenzierung der Kinorezeption in Grenzen, wohl nicht zuletzt deshalb, weil der Kinobesuch selbst inzwischen nur noch eine von mehreren Formen der Filmrezeption darstellt. Viele Sonderformen des Kinobetriebs können unter dem gegenwärtig starken ökonomischen Druck nicht weiter bestehen. Das Kino als Erlebniswelt wird zum neuen vereinheitlichenden Trend im Bereich des Filmabspiels im Kino gemacht. Man könnte deshalb auch die ästhetischen und technischen Aufrüstungen des Kinos als Versuch verstehen, die Suche des Publikums nach Erlebnissen im Griff zu behalten, die individuellen Versuche des Zuschauers, die mediale Angebotsstruktur durch eigenwillige Nutzung des Kinoraums zu überspielen, auszubremsen und das Publikum neu zu überwältigen und an die Produkte zu binden. Es erscheint dann eher eben auch als eine Machtfrage bei der Bestimmung der Wahrnehmung. Sollen es die Zuschauer selbst in der Hand halten oder soll es die Medienindustrie determinieren? Um dennoch nicht zu einer pessimistischen Sicht in die Zukunft des Erlebnisortes Kinos zu kommen, lassen Sie mich am Schluss aus einem Bericht über ein Berliner Multiplex-Kino zitieren, in dem eine erlebnisorientierte Form des Kinobesuchs beschrieben wird, die dafür steht, dass auch das Publikum der Multiplexe und IMAXe einen eigenen Weg gefunden hat und finden wird, neue Formen der Rezeption, notfalls auch unabhängig von den filmischen Angeboten, zu entwickeln. So heißt es in dieser Beschreibung: In der Sitztechnologie ist zurzeit das Friedrichshainer Kosmos führend. Hier gibt es Zweisitzer für Paare, die unter keinen Umständen aufs Kuscheln verzichten wollen. Oder für werdende Paare, die durch wiederholten Kinobesuch eine Vertiefung ihrer Beziehungen anstreben. Damit haben die Betreiber nicht nur ein weiteres Bedürfnis entdeckt, sondern beweisen auch psychologisches Einfühlungsvermögen. Das Kino ist ein idealer Rahmen für romantische Annäherung. Es ist dunkel, man muss nicht reden, man kann in aller Ruhe entscheiden, ob man mit einem potenziellen Partner leben will, der sich mit Old Spice besprüht und während des Showdowns einschläft. Ob der Begleiter ein Vorn- oder ein Hintensitzer ist, ist eine weitere lebenswichtige Frage. Die meisten Kinobesucher sind allerdings Hintensitzer, weil man ihnen schon in der Kindheit eingeredet hat, dass man sich in den vordersten Reihen die Augen verdirbt. Vornsitzer sind entweder Filmkritiker oder kurzsichtig, häufig auch beides zusammen. Ein Vornsitzer und ein Hintensitzer können niemals zusammenkommen. Wenn sie so töricht sind und sich in der Mittelreihe treffen, steht ihnen eine furchtbare, radikal harmonische Beziehung bevor. Und das, so vermuten wir, hält die Erlebnisindustrie offenbar für tödlich. Im Studio Bremen hörten Sie den Mitschnitt eines Vortrags, den der Hamburger Medientheoretiker Professor Knut Hicketier Ende Januar im Rahmen des 4. Internationalen Bremer Symposiums zum Film gehalten hat. Knut Hicketier sprach über Kino in der Erlebnisgesellschaft zwischen Videomarkt, Multiplex und IMAX. Die Redaktion der Sendung hatte Alfred Paffenholz.